weißes Pflaster sehen? Willst du Beine wie Alabaster sehen? Willst du Liebe, Lüge und Laster sehen? Komm ins Moulin Rouge! Willst du Wunder im großen Rahmen sehen? Willst du Glanz von bunten Reklamen sehen? Willst du leicht bekleidete Damen sehen? Mach dich fein und komm herein zu uns ins Moulin Rouge! Moulin Rouge! Wer den Namen einmal hörte, dir vergisst ihn nie. Beide deine Blicke, ach, sind magnifique. Drum vergiss die anderen Attraktionen von Paris. Heute öffnet sich für dich das Tor zum Paradies. Willst du mehr als deine Kaserne sehen? Willst du tausend funkelnde Sterne sehen? Und das Leben nicht nur von Ferne sehen? Komm ins Moulin Rouge! Willst du gerne mal was Pralles sehen? Schöne Frauen im Rausch eines Balles sehen? Und sie hinterher ohne alles sehen? Folge mir und rein mit dir zu uns ins Moulin Rouge! Moulin Rouge, wo Montmartre hell und bunt ist, bis der Morgen graut. Moulin Rouge, wo zum Schlafen niemals Grund ist, Heimat der Bohème. Ach, schrieche Dämme, drum vergiss den Eiffelturm und pfeif aufs Wackerchör. Unsere Sehenswürdigkeiten geben dir viel mehr. Moulin Rouge, das bei allen heiß begehrte. Beide deine Blicke, und vergiss die anderen Attraktionen von Paris. Heute öffnet sich für dich das Tor zum Paradies. Willst du's auf Innen sehen, dann tu nicht so fromm.